Vorstehender Artikel sei mir die Anregung zu folgender weiterer Anführung von weiteren Tatsachen und Erklärungen. Als Wünschelrute kann man auch Metalldrähte verwenden, auch kann man neben der Wünschelrute noch ein siderisches Pendel verwenden. Experimente mit Wünschelrute und Pendel gelingen am besten bei trockener Luft. Nicht jeder Mensch eignet sich zum Wünschelrutengänger. Bei manchen Menschen zeigt die Wünschelrute fast gar keinen Ausschlag, andere Menschen winden sich in Krämpfen. Ganz besonders sensitive schwächen durch öfteres Wünschelrutengehen unter Umständen sehr stark ihre magnetische Aura, besonders wenn sie ohne Erfahrung Versuche anstellen. Nicht nur unterirdische Wasserläufe wirken auf die Wünschelrute und auf den menschlichen, tierischen und pflanzlichen Körper ein, sondern auch offenes, stehendes wie fließendes Wasser. Dahingehende Versuche bestätigen mir sogar ein oft einschneidendes Wirken der Wasserläufe auf die geistige, seelische und körperliche Verfassung manches Menschen. Als Beispiel will ich folgenden Fall kurz streifen. Ein junger Mann kommt in meine Sprechstunde und beklagt sich über die Feindschaft, die ihm seitens seiner Angehörigen entgegengebracht wird. Wie ich nun schnell ein Horoskopaufriss gemacht habe, denke ich so für mich, alter Freund, bei dir stimmt's nicht. Sofort spricht der junge Mann, doch, doch, Herr Marby, bei mir stimmt's schon, aber bei meinen Eltern nicht. So, so, sage ich, hellhörend sind sie also auch schon geworden. Nun, es ist schon recht, es stimmt bei euch allen nicht. Das Horoskop des jungen Mannes wies verschiedene Konstellationen auf, die ein reges Fluten in der magnetischen Aura möglich machten. Die ganze Verfassung des armen Menschen aber war derart, dass man sich sagen musste, du bist nahe am Irrsinn. Aber ich hütete mich, diesen Gedanken auch nur zu denken. Ich schilderte nun dem jungen Mann die Lage des Hauses, in dem er wohnte, und es entwickelte sich nun etwa folgendes Frage- und Antwortspiel. Also Sie schlafen mit dem Kopfe nach Norden und an der Wand? Ja. Wer schläft noch im Zimmer? Mein Bruder. Auch mit dem Kopfe nach Norden? Ja. Wer schläft im anderen Zimmer an derselben Wand, an der Sie schlafen? Meine Mutter. Auch mit dem Kopf nach Norden? Ja. Neben der Mutter schläft dann der Vater, auch mit dem Kopf nach Norden? Ja. Nun aber läuft unter den beiden Zimmern von Osten her noch unterirdisch eine Wasserader. Ja, ja, das stimmt. Es ergab sich also folgendes Bild. Für mich stand nun fest, dass die vier Schläfer in dem magnetischen Feld des Wasserlaufes jede Nacht ihre Aura, in der auch alle Empfindungen und Gedanken schwingen, miteinander vermischten. Je nach dem Stand der Sterne, die ja von Osten her nacheinander aufstiegen, musste entweder der Gedankeninhalt des Bruders oder der Mutter über den sensitiven jungen Mann hereinfluten. Er war in diesem Falle der Leidende, weil am feinsten empfindend. Auch schwieg er nicht, und so entstanden ihn kritisch wertende Strömungen und Meinungen in den Angehörigen, die er nun in eigene Minderwertigkeitsgefühle umsetzte, die ihn dann zu Selbstmordgedanken führten. Ich empfahl ihm, sein Bett an die gegenüberliegende Wand zu stellen, und zwar in Richtung Ost-West, Fußende nach Osten. Eine Zeit lang ging es nun gut. Eines Tages aber kam der junge Mann wieder und erzählte mir von einem erneuten Vorbrechen seiner Zustände, die bis zu schlimmen Verfolgungszuständen gingen. Da der Lauf des Saturn zu heiklen Punkten in seinem Horoskope das Schlimmste befürchten ließ, riet ich ihm, auf die Wanderschaft zu gehen und vor einem halben Jahre nirgends feste Arbeit anzunehmen. Dieser Rat wurde dann befolgt. Ein anderer Fall. In der Umgebung von Stuttgart kenne ich eine Stelle, wo ein unterirdischer Wasserlauf mit starkem Gefälle unter einer Steintreppe hinabführt. Sensitive Personen bekommen, besonders wenn sie diese Treppe schnell hinabspringen, das Gefühl des Schwebens. Besonders veranlagte weibliche Personen klagen nach dem Passieren dieser Stelle über Müdigkeit, Krampf der Rücken- und Beckenmuskulatur und über vorzeitig ausbrechende Menstruation. Ein anderer, noch weitergehender Fall. In Überlingen am Bodensee lernte ich im letzten Sommer die Gattin eines bekannten deutschen Schriftstellers kennen. Verschiedene Umstände veranlassten mich, etwas näher auf den Gesundheitszustand dieser Dame einzugehen. Ich riet ihr, von dem Wasser einer Quelle zu trinken, die in einer bestimmten Richtung und Entfernung von ihrem Hause vorhanden sei. Bei einem Besuch bei dem Gatten dieser Dame bestätigte dieser, dass auch er hier eine Wasserader, die er schon lange suchte, vermute. Mir war die Wasserader an diesem Platze gewiss aus dem Wuchs der dort stehenden Bäume. Aber die Strahlung des Bodens hatte ich einige Kilometer weit aus der Aura der Dame erkannt. Der Raum verbietet mir, diesen Fall bis auf seine Einzelheiten zu erklären. Ich will das ganze Gebiet der Bedingungen kurz in folgenden Satz zusammenfassen. In jeder menschlichen Aura, Zellen, Organ und Nervenspannungskomplex ist seine tägliche Umgebung in ihrer Strahlung in bestimmten Schwingungen vorhanden und wirksam. Diese Schwingungen aufnehmen und ordnen heißt erkennen, was dort über und unter der Erde an Kräften und Strömungen vorhanden ist. Aber, das vergesse man nicht, dieses Aufnehmen und Ordnen ist nicht immer möglich und wer diese Gabe hat, soll sich nichts darauf einbilden. Aber nur derjenige, der hier ähnliche Resultate erreichte, ist befähigt zu urteilen. In das Gebiet Schicksalsbeeinflussung durch Strahlen aus dem Erdboden oberhalb unterirdischer Wasserläufe gehört auch das mehrmalige Vorkommen von Blitzschlag in dasselbe Gehöft, denselben Baum an irgendeinem Platze. Mir sind mehrere Fälle bekannt, in denen dasselbe Gehöft, mehrmals wieder aufgebaut, immer wieder Opfer eines Blitzschlages wurde. Wie von unsichtbarer Hand geleitet, zogen sich oftmals die Gewitter aus allen Richtungen über diese Stellen zusammen, nach meinen Untersuchungen immer entlang der unterirdischen Wasserläufe, die sich unterhalb des Erdbodens dann unter dem Hofplatz vereinigten. Aber noch ganz andere Eingriffe in das Geschehen auf der Erdoberfläche kommen zustande unter dem Einflusse der Strahlungen, die von unterirdischen Wasserläufen und Seen ausgehen, und mit Recht kann man von Dämonen der Tiefe sprechen. Über diese anderen Tatsachen und Zusammenhänge wollen wir ein anderes Mal schreiben. Immer und überall dreht es sich aber um natürliche, das heißt naturgesetzliche Zusammenhänge und immer, das habe ich gefunden, waren es die alten Germanen, unsere Vorfahren, die hier in der Erkenntnis und der Erfahrung uns schon weit voraus waren. Erst unter dem Deckmantel der sogenannten christlichen Weltanschauung aufkommende niederrassisch-südliche, nur auf irdisch-materielles eingestellte Zweckmäßigkeitsstandpunkt, das Geldmachen, der heute die Kirchen wie die Universitäten und die Staatsleitungen beherrscht, brachte die Dunkelheit und Unwissenheit, unter der die Menschheit allesamt leiden, während der Moloch Geld triumphiert. Dieser Moloch Geld aber bedient sich als Werkzeug wiederum eines Stoffes, der in dem Fließen unterirdischer Gewässer tagtäglich neu geboren wird, des Goldes, und missbraucht diese in Stoff von der Erde umgewandelte Sonnenkraft als Lockmittel für die Menschheit. Erst wenn diese reine, Himmel und Erde verknüpfende Wissenschaft unserer germanischen Vorfahren wieder die Geschicke der Menschheit leitet, erst wenn Gott Wissen, Gott Glauben und Gott Erleben mit ihr den Kreis der Entwicklung zur Gottnähe sicherstellen, erst dann wird auch dieser Dämon der Tiefe besiegt sein.